Es gibt kein Höchsteinkommen für Kindergeld. Jedes Kind hat ein Anrecht darauf. Nur die Kinder von Arbeitslosen bekommen faktisch kein Kindergeld, weil es auf deren Bezüge angerechnet wird. Kindern steht ein bestimmter Hartz-IV-Regelsatz zu. Aber das Jobcenter überweist diesen Regelsatz nicht komplett, sondern zahlt nur die Differenz zwischen Regelsatz und Kindergeld. Einem einjährigen Kind von Arbeitslosen stehen zum Beispiel 250 Euro Hartz-IV monatlich zu. Jedem einjährigen Kind stehen 204 Euro Kindergeld zu. Das heißt, dass ein einjähriges Kind 46 Euro Hartz-IV bekommt. Den Rest seiner Ausgaben kann es ja aus seinen eigenen Einnahmen bestreiten. Es ist immer wieder hervorragend, wenn einmal jährlich alle über Kinderarmut diskutieren, weil die Bundesregierung viel Geld für einen Armutsbericht ausgegeben hat und später dann das Kindergeld um ein paar Euro erhöht wird, die bei niemandem ankommen, der wirklich arm ist.